Frequency, NetAudio, NetLabels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency hier auf Byte FM mit Christian Grasse. Wie man unschwer erkennen kann, nicht aus dem Studio heute, sondern on the road sozusagen. Und zwar bin ich gerade auf dem Weg zu Ludwig, einer Band aus Berlin, die kürzlich bei dem Münchner Netlabel Aerotone ein Album veröffentlicht haben, das ich heute mal ein bisschen genauer besprechen will mit den Jungs von Ludwig. Und die werden mir sicherlich erklären, wie sie ihr wunderbar digital zusammengesetztes Album geschaffen haben. Und genau aus diesem hören wir jetzt auch erstmal ein Stück zur Einstimmung. Ludwig. I cannot say what it is. Jetzt bin ich im Proberaum, beziehungsweise auch im Quasi-Studio von Ludwig mit Peter und Petja. Also ich bin Peter, bin sowas wie der Songwriter und Sänger der Band Ludwig. Neben mir sitzt Petja. Ja, genau. Ich spiele Gitarre bei Ludwig und bin eigentlich so der zweite Schritt bei Ludwig. Also Peter fängt an und schreibt die Songs und fängt zu Hause an, das am Computer irgendwie einzuhacken. Und dann komme ich eigentlich dazu und dann arbeiten wir halt an den Stücken und geben denen den Schliff und gucken, ob das Musik wird oder nicht. Ja. Bevor wir gleich nochmal über die Musik sprechen, können wir nochmal so chronologisch erstmal beschreiben, wo wir hier sind. Das ist alles ein Teil der Poco-Domäne, so heißt diese Möbelfabrik, wo insgesamt, niemand weiß das so genau, 30 Proberäume unterkellert sind. In Wedding, also für die Nicht-Berliner im Norden Berlins. Hier wird alles gespielt, von Metal bis Jazz, und da haben sich auch durchaus schon interessante Begegnungen auch ergeben. Wir haben ja einen 30 Quadratmeter Raum, den wir mit zwei Bands bespielen, und haben hier, wie gesagt, auch unsere Aufnahmen gemacht, zum größten Teil. Das ist auch unser Proberaum, wo wir uns vorbereiten für Live-Konzerte. Und wir nehmen hier auf seit ein paar Monaten, haben mittlerweile, glaube ich, schon 5 Räume durch. Ja. Können wir mal gleich so eine Namensklärung machen? Das ist ja, glaube ich, immer ganz interessant für Leute. Kontrast, was steckt dahinter? Also am Anfang habe ich immer gelesen Kontrast, aber es war dann so eine leichte Irritation. Genau, das fanden wir auch ganz interessant, weil im ersten Moment denkt man halt an das Wort im Deutschen. Das kommt tatsächlich aus dem Schwedischen und ist der Name für einen Vogel, den wir auch in Deutschland ganz gut kennen. Das ist die Amsel. Und es war so, dass ich mit meiner Bekannten in meinem heimischen Studio in meiner Wohnung im Erdgeschoss am Fenster gesessen habe und da diesen Singvogel gehört haben, und wir wussten beide nicht genau, was das für ein Vogel ist. Wir haben nur seinen Gesang gehört und den fanden wir so wunderschön und haben darüber nachgedacht, welcher Vogel das sein könnte. Und dann haben wir ihn tatsächlich gesehen, und meine Kollegin, die Fotografin ist und aus Finnland kommt, ist dann nur der schwedische Name eingefallen, und das ist Koltrast. Und das war ziemlich ernüchternd, weil die deutsche Amsel ist jetzt nicht unbedingt der Singvogel, der einem sofort einfallen würde. Und es war tatsächlich so ein schöner Gesang, der mir vorher auch noch nie so aufgefallen war. Von daher fand ich auch diesen Gedanken so schön, dass es irgendwie aus unseren Landen eine ganz bekannte Stimme ist, die aber durch so ein Wort, durch so ein Vokabel irgendwie eine ganz neue Bedeutung und auch so eine sehr vielleicht exotische Bedeutung bekommt. Und das fand ich ganz schön irgendwie in dem ganzen Zusammenhang. Gerade dieses Nichtwissen und Wissen, so wie das auch die Vorstellung oder auch das Handling darüber bestimmt, was wir gut finden, was wir nicht gut finden. Und so. Das fand ich ganz schön. Down upon Menge Songs, die schon ziemlich alt sind. Zum Beispiel All in a Tremble, kann ich mich erinnern, habe ich wenigstens 5 Versionen vorher schon mal mindestens. Also jeder Song hat eine lange Geschichte, so auf dem Album. Ich habe, wie Peter schon gesagt hat, lange alleine an meinem Rechner gespielt mit diesem Material. Und da gab es in letzter Zeit zum Beispiel auch so diese Idee, diese ganzen Versionen von Songs einfach mal online zur Verfügung zu stellen, dass man auch mal sieht, wie sich sowas entwickeln kann. Von so einer reiner elektronischen Version bis hin zu Musik, die eine ganze Band spielen kann. Von daher, also das ist alles der Tatsache geschuldet, dass wir irgendwann entschieden haben, das Ganze mit einer ganzen Band aufzuführen. Von daher musstest du diese Musik so modeln oder strukturieren, dass sie auch spielbar ist. Das, was du am Rechner machst, ist zum Teil einfach unspielbar. Und deshalb mussten wir da diesen langen, langen Weg gehen, das so spielbar zu machen. Das ist eigentlich der einzige Grund. Und natürlich ist dann auch mit so einer Veröffentlichung, die du machen willst, dann auch der Druck da, das Ding fertig zu machen. Mhm. Gerade auch so die Tatsache, dass du selbst eigenverantwortlich arbeitest, so, da gibt es dann einfach auch niemals ein Ende. Und dann kannst du halt auch immer weitermachen. So. Und dann fallen dir immer wieder neue Sachen ein. Und das ist auch der Grund, warum das so lange gedauert hat. Weil dir immer wieder neue Gedanken und Ideen kommen, was man noch machen könnte. Das ist auf eine Art irgendwie stressig vielleicht so oder klingt stressig. Das ist für uns aber eine große Freude gewesen, immer wieder, oder zumindest für mich. Genau, dann kommen wir doch mal zu deiner Rolle. Also wie war das bei dir? Viele Songs waren ja schon fertig oder die hatten schon eine jahrelange Tradition quasi. Wie war das für dich dann dazuzukommen? Also als ich das erste Mal was gehört habe von Peter, da war das so, da gab es ja überhaupt keine Gitarren in den Stücken und es waren letztendlich viele Plugins, glaube ich, die irgendwie mit Gesang und angefüttert waren und fand das auch interessant, dieses Konzept mal zu gucken, wie erzeugt man Druck anders und Dynamik als mit den klassischen Mitteln, also einen großen Gitarrenturm irgendwie. Gleichzeitig habe ich ein sehr pures Spiel, um dem Ganzen was entgegenzusetzen. Also ich verwende jetzt nicht so viele Effekte, weil der Computer und die Keyboards das natürlich und die Drumcomputers das natürlich alles schon mitbringen. Und ich habe meinen Part darin gesehen, eigentlich da gegenzusteuern und finde eigentlich, diese Mischung ist letztendlich, glaube ich, auch das, was jetzt das Ludwig-Album ausmacht. Dass da zwei Sachen aufeinandertreffen, die irgendwie zusammenarbeiten dann oder zusammen dann doch funktionieren. Could you please just get out of my head? The dog is gone mad. For now, I'm going for deep blue. So what you think about you live out? It can't be that you believe my true love. It's all wrong. The world is gone mad. Pink here. It does no matter at all. It does no matter at all. It does no matter at all. It does no matter at all. We started. Out of my just a map. It's all wrong, the world is all around. Soon they can beg to squeeze you. Just no matter at all. Just no matter at all. Just no matter at all. Just no matter at all. So we started out too fast for that. Going all too high, feeling all too sad. And we started out too fast for that. Going all too high, feeling all too sad. FM. Nicht alle Songs habt ihr ja selber aufgenommen und produziert, ein paar oder zwei, glaube ich, genau. Wurden ja auch in einem professionellen Rahmen, kann man ja durchaus so sagen, produziert. Wo war da für dich der oder für euch auch der Unterschied in der Herangehensweise und in der Umsetzung? Wir haben zwei Songs aufgenommen im Studio Radio Büllerbück in Kreuzberg, produziert von Tobias Siebert und Simon Fronzek. Die haben wir kennengelernt auf einem Konzert, das wir mal gespielt haben im Schokoladen. Und das war eine ganz tolle Begegnung damals. Da haben wir auch überhaupt zum ersten Mal reingeschnuppert in diesen Studioalltag. Und da waren wir relativ schnell erschlagen halt von diesem ganzen technischen Aufbau. So, der einem viele Möglichkeiten bietet. Wir haben uns ziemlich schnell gemerkt, so das ist nicht ganz unsere Art zu arbeiten. Weil wir diese Freiheit brauchen, irgendwie nochmal eine Nacht drüber zu schlafen oder nochmal darüber nachzudenken, irgendwie, wie will ich das eigentlich singen zum Beispiel und so. Dann haben wir halt gemerkt, okay, wir brauchen noch mehr Zeit. So. Und ich finde diese Situation auch also es ist halt immer so eine Sache, wie man da dran geht. Also es gibt Leute, die können auf dem Knopfdruck können die kreativ sein oder abfeuern. So. Bei mir ist zum Beispiel so, ich brauche diese Ruhe zu Hause, irgendwie, wo mich niemand stört und dann kann ich halt irgendwie loslegen und komme da zu ganz anderen Ergebnissen. Und das war aber für uns eine ganz tolle Erfahrung auch, mit diesem geilen Sound, so ja. In diesem Studio. Und das hat uns schon ziemlich umgehauen. Wir waren da ziemlich eingeschüchtert, muss ich sagen, bis vor Respekt. Aber wie ist denn das so, wenn man halt normalerweise Musik selber aufnimmt, zu Hause ewig rumprobiert und das am Computer zusammenbastelt und dann quasi ja auch eine Menge Entscheidungen vielleicht auch oder kreativen Entstehungsprozess abgibt, ist das... Also haben die Songs für dich auch ein bisschen verloren an Persönlichkeit? Oder sind das immer noch, würdest du sagen, das ist 100% das, was ich wollte? Oder war das vielleicht gar nicht so der Ansatz? Wenn man ins Studio geht, ist es ja eigentlich schon so, dass man da einen Produzenten hat und an dem man dann auch ein bisschen delegiert. Ja, ich glaube, im besten Fall ist es immer so, dass es eine schöne Symbiose eingeht. Also dieses Abgeben ist halt für jemanden, der es gewohnt ist, alleine zu arbeiten, ist so eine schwierige Sache. Aber wir haben da Tage und Nächte zusammengesessen und da sind zum Teil so schöne Sachen entstanden, auf die wäre ich niemals gekommen. Oder wir beiden. So, das ist definitiv eine schöne Erfahrung. Ich glaube, also für unsere Art zu arbeiten ist es irgendwie, glaube ich, auf die Dauer hin ein bisschen schwierig, weil wir dann doch zum Beispiel vom Tempo her auch ganz anders dran gehen. Du hast halt so eine Situation, dass da jemand am Mischpult sitzt und wenn du dieses Mischpult noch nie gesehen hast so, oder auch gar keine Ahnung hast, wie das funktioniert, weil ich weiß, kenne ja nur meinen Rechner so und meine Plugins und so, da kann ich relativ schnell durchschatteln und kann sehr schnell umsetzen auch, was ich so an Vorstellungen habe zum Beispiel. Auf der anderen Seite im Studio sitzt du dann daneben und schaust jemanden eigentlich eher über die Schulter. Das, was da passiert, ist dann, dass alles verbal funktioniert. Das heißt, du musst alles artikulieren auf eine Art. Das kann, also wir haben das auch gemerkt dann irgendwann, dass das funktioniert. So, aber es ist halt natürlich ein ganz anderes Arbeiten. So. Genau, das hat dann auch einfach ein paar Tage gedauert, bis man einfach erst, genau, wir waren ein bisschen eingeschüchtert, das muss man ganz klar sagen irgendwie, weil es war eine Erfahrung, die haben wir so noch nicht gemacht irgendwie. Das sind tolle Leute zum Arbeiten, die kennen sich wirklich aus irgendwie. Und ich war auch enorm beeindruckt, wie auf einmal die Gitarre klingt oder und so weiter. Und das machen die natürlich sehr gut. Wir waren, glaube ich, insgesamt 8 Tage im Studio, haben 2 Songs aufgenommen, haben 14 Stunden am Tag da auch verbracht. Man kann sich vorstellen, irgendwie, wie das auch natürlich nervlich irgendwie nicht ganz einfach ist. Also für meinen Teil muss ich sagen, da sind tolle Produkte rausgekommen. Ich bin da, ich bin mit keiner Aufnahme auf dem Album hundertprozentig zufrieden. Also das sage ich jetzt auch so. Aber für das, was wir da geschaffen haben, da bin ich doch sehr stolz drauf. Aber wie gesagt, für mich ist es auch schwer zu sagen, das ist jetzt fertig und das ist jetzt 100%. Ich glaube, das ist aber geht jedem Musiker so. Put my belongings in life. Tonight I'm starting on a fire. Oh, what a woman can do that makes me go in and say, yeah. We ain't just human, no, just professional. But we belong to go along with you. Gedanke, etwas zu Ende bringen zu wollen oder zu müssen, ist sowieso, ich meine, das ist auch genauso in der Kunst, wenn du ein Bild malst oder so, ist es, glaube ich, für jemanden, der eigenverantwortlich arbeitet, die Frage ist halt immer so, was will ich damit machen? Soll das irgendwer verstehen am Ende? Und die Frage ist, wer soll das verstehen? Gestartet bin ich damals eben mit ganz anderen Gedanken. Das sollten alles nur, also für mich war das eine riesige Spielwiese und ich war unglaublich aufgeregt jedes Mal, wenn ich mich nur da dran gesetzt habe. Und so sind halt Collagen entstanden, jenseits von Songstrukturen. Bis ich irgendwann gemerkt habe, wow, das könnte auch funktionieren, zum Beispiel auf einer Bühne oder auf einer Aufnahme. Und dann ging das erst los, dieses Versuchen zu verstehen, wie funktioniert das denn genau, dass das auch überhaupt was transportiert. Und ich glaube, diese 3 Jahre habe ich definitiv gebraucht, um überhaupt zu merken, wie kann man überhaupt irgendwie konstruktiv sowas bearbeiten. Mhm. Und das war für mich auf jeden Fall ein langer Prozess. Also 3 Jahre sind, glaube ich, in dem Zusammenhang irgendwie überhaupt nichts. Das, wenn man diesen ganzen parallelen Wege sich auch noch anschaut, eine Band irgendwie zusammenzubauen und so, dass das so auch auf der Ebene funktioniert. Und das sind 3 Jahre, glaube ich, ein Witz. Aber also ich finde diesen Gedanken des Albums nochmal, den würde ich gerne nochmal ein bisschen herausarbeiten, weil ich das ganz interessant finde. Wie ist das, wenn du Musik hörst von Künstlern, die du selber auch gut findest? Wie ist da der Unterschied, wenn du quasi ein Werk hörst? Ist das dann in dem Zusammenhang eher so ein, siehst du das eher als Abschluss? Weil das klang jetzt so, als wäre das eigene Album eher so eine Abbildung oder eine Momentaufnahme eines Prozesses. Also für mich ist als Hörer eigentlich schon eher so ein Album immer eher so was Abgeschlossenes, so wie so eine Art Höhepunkt im Entstehungsprozess. Aber wie du gerade das Album beschrieben hast, ist es halt eher, ja, wie gesagt, so eine Momentaufnahme eines Prozesses. Absolut, absolut. Also deshalb ich glaube, das geht auch nicht nur mir so. Sonst wären so Sachen wie Akustikshows und diese ganzen Portale, die im Moment im Internet entstehen, zu genau dem Thema nicht so beliebt und angesagt. Die Leute wollen ganz genau auch hören, wie, also diese ganze Perfektion, die uns entgegenspringt, von Plakatwänden bis hin zu Fernsehshows und so, da, ich glaube, da ist mittlerweile auch schon längst angekommen, dass man alles modeln kann und auf eine Art perfektionieren kann, was nachher dann als Produkt nicht mehr viel mit diesem fragilen Prozess des Musikmachens so zu tun hat. So. Und wenn ich Musik höre von anderen Künstlern, so, natürlich ist das auf eine Art, also ich glaube, die Frage stellt sich für mich jetzt nicht direkt, so, ob das jetzt fertig ist oder nicht. Ich höre mir natürlich viel lieber Musik an, so, die diese Freiräume in sich einfach schon trägt. So. Mich reizen ganz besonders so Bands, die halt Dinge nicht ausformulieren, die so eine gewisse Freiinterpretation noch zulassen. So. Und also für mich ist es eigentlich immer so, ich höre mittlerweile eigentlich viel lieber Aufnahmen von CD oder MP3 als Live-Konzerte, weil der Sound live kommt selten da hinterher, was eigentlich sich der Künstler dabei gedacht hat. Wenn man sich dann aber vergegenwärtigt, das Studio irre viel Geld kosten und so weiter, dann kann man nicht davon ausgehen, dass die Künstler so bis ins Letzte mit zufrieden sein können, in jedem Fall. Von daher glaube ich, ist das völlig unmöglich. Aber trotzdem ist das Album ist jetzt für mich abgeschlossen und wir haben uns ja auch bewusst entschieden, irgendwie, dass wir es wirklich mit diesen Mitteln produzieren, die wir haben, und das sind halt keine teuren Mikros, das sind keine Wein, sondern wir haben das Album praktisch produziert, so wie es jeder, der letztendlich einen halbwegs guten Computer, ein Mikro hat und eine Gitarre, auch machen könnte. Also diese Kosten des Albums sind unsere Arbeitskosten, aber das ist halt so ohne Budget produziert. Das ist im Prinzip für jeden machbar. Und da weiß ich natürlich auch, dass manche Spuren, ne, die können natürlich nicht so klingen wie im Studio. Und ich denke, das hört man auch. Und ich finde aber auch gut, dass man es hört irgendwie. Also, weil das ist ja genau der Punkt irgendwie. Man verdient mit Musik in der Regel sehr wenig Geld. Und es gibt aber halt die Möglichkeit, wenn man sehr viel Arbeit reinsteckt, was wir, glaube ich, gemacht haben, irgendwie mit ganz wenig irgendwie trotzdem Ergebnisse zu kriegen, was dann letztendlich hörbar ist und interessant ist. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir das geschafft haben. Weil als wir damit angefangen haben, irgendwie dachte ich irgendwie, wie soll das jemals funktionieren? Wir brauchen irgendwie jemand, der uns richtig irgendwie 30 Tage in ein Studio lässt, irgendwie was wahrscheinlich 500, 600 Euro am Tag kostet. Aber das ist die Zeit, die man letztendlich braucht, wenn man so eine Art von Musik macht, wie wir die machen. Irgendwie. Also die einfach, wo viel einfach über das Finden von Sounds geht und viel wieder umgeschmissen wird. Und das ist eigentlich, ich glaube, für jeden Produzenten oder das kleine Plattenlabel mit einer dünnen Finanzdecke der Tod irgendwie, wenn sie uns unter Vertrag haben. Und deswegen bin ich froh, dass wir das geschafft haben. Und ich bin auch froh, dass es, also für mich sind die Aufnahmen jetzt auch abgeschlossen. Das nächste sind die neuen Aufnahmen. Und da bin ich doch irgendwie sehr zufrieden, dass wir das irgendwie hingekriegt haben und dass wir uns auch einen Termin gesetzt hätten, sonst wird es vielleicht noch 3 Jahre dauern. Gar nicht, wie weit heutzutage das eigentlich schon möglich ist, selber zu produzieren in so einer guten Qualität. Das wäre ja, weiß ich nicht, selbst vor 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich undenkbar gewesen. Und deshalb würde ich gerne nochmal so erklärt bekommen, wie genau ihr da vorgegangen seid. Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass allein aufgrund der Räumlichkeiten und der Computer, ein Mikrofon, muss ja alles nacheinander aufgenommen werden und dann wird es am Computer zusammengesetzt, denke ich mal jetzt so. Aber vielleicht kannst du es mal genauer erklären, wie so eine Aufnahme funktioniert. Also vorweg würde ich gerne sagen, die Möglichkeit alleine, so mit einem kleinen Budget hochwertige Aufnahmen zu machen, ist gleichzeitig Segen und Fluch. So, auf der einen Seite kannst du heute viel mit einem kleinen Portemonnaie machen. Das ändert aber nichts daran, dass du quasi dann vor der Entscheidung stehst, was mache ich denn jetzt überhaupt? So, und das ist halt immer, glaube ich, auch das große Problem heute irgendwie, dass so vieles möglich ist. Du kannst im Internet heute selbst da sogar noch diesen Schritt weitergehen, das selbst veröffentlichen und diesen Millionen Netlabels, die es gibt, und der Reichweite und der Möglichkeiten, kann das durchaus auch bedeuten, dass der ein oder andere sich vielleicht zu sehr, sogar noch mehr unter Druck gesetzt fühlt, als es andersrum oder früher gewesen ist. Die technische Umgebung ist relativ einfach aufgebaut. Du brauchst einen Rechner, den jeder heute zu Hause hat. Das Standardprogramm Logic zum Beispiel wird heute für 150 € im App Store vertrieben, was ein Witz ist zu dem, was man früher gezahlt hat. Dann brauchst du ein Interface, was auch nicht die Welt kostet. Da bist du mit 300 € heute schon auf dem Stand, wo du professionelle Ergebnisse auch erzielen kannst. Das sind so die drei Hauptkomponenten. Dann kommt ein Mikrofon dazu. Wenn du da nochmal 100, 200 € investierst, kannst du schon durchaus ganz akzeptable Ergebnisse damit erreichen. Das ist eigentlich die Architektur, die wir so benutzt haben, zu allergrößten Teilen. Dann haben wir in der Band einen ausgebildeten Tonmann. Das macht wahrscheinlich den Unterschied, der noch sehr jung ist und noch nicht so viel Erfahrung hat darin, aber unglaublich viel Energie da auch investiert hat und auch sich ausprobiert hat. Du hast vorhin gesagt, 3 Jahre war eigentlich, ist eigentlich ratzfatz, also, beziehungsweise habt ihr beide gesagt, man hätte da auch noch eigentlich, also die Zeit ging voll schnell rum, aber also für mich betrachtet so als Außenstehender klingt 3 Jahre, ist halt schon eine lange Zeit. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, ihr habt da 3 Jahre lang dran gearbeitet und einige Songs sind wahrscheinlich auch schon noch älter als das, sprich die eigentliche Idee ist noch länger. Und jetzt steht das Album kostenlos im Netz. Was ist das für ein Gefühl für euch, dass man 3 Jahre an was arbeitet, was dann frei im Netz steht? Ist das irgendwie mit einem lachenden Ja, und einem ja. weinenden Auge oder wie Nee, ist das? das ist ein sehr befriedigendes Gefühl. Also für mich, also du hast es auch selber schon gesagt, das ist eine Momentaufnahme. So ist das definitiv für mich auch. Wir haben in der Zeit ja auch nicht nur diese 10 Songs aufgenommen. Das sind insgesamt weit über 40 Songs entstanden, die wir jetzt auch schon angehen. Und das wird, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir die Zeit hätten und da jeden Tag mit zu beschäftigen wären, in 3 Monaten wäre die nächste Platte schon fertig. So, das ist halt auch der schöne Nebeneffekt, der entsteht bei diesem intensiven Arbeiten, dass du ständig neue Sachen entdeckst, auch so Arbeitsabläufe optimieren kannst, wenn man so sagen kann. Und du arbeitest irgendwann viel, viel schneller. Und du, also diesen Prozess haben wir halt gebraucht, um überhaupt zu verstehen, okay, das ist ja alles gar nicht so wild. Und wie war das? Making friends is easy oder everyone can play guitar. So, das haben wir dann auch irgendwann gemerkt. So, das ist alles gar nicht so wild. So, und mittlerweile, also zum Beispiel auf dem Song, auf der Platte sind auch Songs drauf, die nach 1 Monat fertig geschrieben und aufgenommen waren. Das ist auch so ein schöner Nebeneffekt. Andere Sachen, die schon 3 Jahre alt waren oder alt sind bis heute, haben es nicht geschafft auf die Aufnahme, weil sie einfach zu sperrig sind und für eine erste Veröffentlichung keinen Sinn gemacht haben. Die liegen dann noch auf der Festplatte und reifen bis zum finalen Ergebnis. Darauf freue ich mich auch Oder schon. nein, Ja. Darauf freue ich mich auch schon. Da sind so Sachen dabei, wo ich auch schon ganz nervös werde, wenn ich daran denke, dass die auch dann endlich rauskommen. So, den einen oder anderen haben wir dann auch schon live gespielt. Also zum Beispiel der Song Reset, der auch auf der Platte drauf ist, der in einer relativ akustischen Version es noch geschafft hat, den haben wir 2 Tage vor der Veröffentlichung nochmal eben eingespielt. Und das war auch so eine Art, das hätten wir vor 3 Jahren niemals gekonnt. I'm pushing on a reset. I'm coming down. I'm coming as a friend. I'm trotting like a shoe. I try not to fall. My very dear, I'm waiting when you leave. I'm troubled to you. Too star, I feel my ears kiss too long. I feel my ears kiss too long. Too loud, too loud, too loud. For a new start, well, isn't it maybe? Oh, one of this maybe, just one of this maybe. I feel my head falling asleep. I feel my head comes to start. I feel my ears kiss too long. I feel my ears kiss too long. Wenn man sich so lange mit einem Song beschäftigt und immer wieder aufnimmt, irgendwie kommt man, ist die Gefahr ganz groß, dass man konstruiert irgendwie und letztendlich dem Song irgendwie dann doch die Dynamik oder das, was ihn praktisch so greifbar macht und was jeder irgendwie sofort irgendwie mit dem Kopfnicken irgendwie drauf eingehen kann, das ist dann irgendwie weg. Und das ist die große Gefahr, wenn man irgendwie Spur für Spur aufnimmt. Ja. Und das ist auch die hohe Kunst, praktisch diese Dynamik irgendwie zu retten, zu erhalten bei einer Aufnahme. Das ist live ja relativ einfach, aber das ist bei einer Aufnahme das Allergefährlichste und das größte Problem. Und aus diesem Grund, weil wir viele Sachen ja wirklich sehr durchdacht haben und so, wollten wir Sachen draufbringen, die spontan sind, die vielleicht vom Sound irgendwie durchaus auch in der, was weiß ich, in der Realschule, in der Mensa, auf einer Party aufgenommen sein könnten, irgendwie, den wollten wir auch mit drauf haben, einfach um zu zeigen, irgendwie wir mögen auch den Trash und wir mögen auch die Einfachheit und deswegen haben wir Aufnahmen auf dieses Album gepackt, die eigentlich, wo die Songs eigentlich noch gar nicht fertig waren, die wir in dem Moment einfach uns hier hingesetzt haben, angefangen zu spielen, das Mikro lief mit und die sind genauso drauf gekommen. Und ich finde, das ist auch das Schöne an dem Album, was mir gut gefällt irgendwie. Dadurch gibt es nochmal eine Leichtigkeit Da hatte ich am Anfang total Schiss vor, weil ich dachte, das klingt einfach wie die letzten Amateure. Aber jetzt macht es für mich irgendwie, ich habe das Album jetzt in der gesamten Länge vielleicht zweimal gehört. Und das ist für mich irgendwie ein ganz entscheidender Punkt bei diesem Album Kultrast. Einfach, dass es da eine Mischung gibt. Bei welchen Songs ist das so? Get the Push ist wirklich, da haben wir uns abends irgendwie um 11 Uhr, haben wir einen Verstärker, haben wir ein Mikro, haben wir praktisch hier in den Raum gestellt. Peter ist an die Orgel gegangen, ich habe die Gitarre angestellt, wir haben nicht mehr die Lautstärken wirklich abgeglichen. Er hat dazu über diese kleine Gesangsanlage gesungen und das wurde alles von einem ganz normalen Mikrofon eingefangen und genauso ist es auf der Aufnahme. Please put your fingers down, promise not to come, do your stupid job, and you get the push. Oh no, no, please don't put your fingers down, promise not to come, do your stupid job. Du hast vorhin, bevor wir das Interview angefangen haben, hast du erzählt, dass ihr ja irgendwie schon auch Probleme habt, so diese ganze Facebook-Geschichte und eure Webseite abzudaten und so. Wie wichtig ist für euch als Band das Netz und wie geht ihr damit um? Wie nutzt ihr das Netz? Ja, ich bin bis heute, der ich viel im Netz unterwegs bin und auch weiß, dass es heute alles irgendwie eben genau darüber läuft, immer noch in der Situation, dass ich einfach überhaupt keinen Überblick habe, so wie das funktioniert und wie man sich da am besten irgendwie präsentiert, was aber auch irgendwie wichtig ist, so, das merken wir immer wieder. Und wir haben halt diese Facebook-Seite und posten da immer ein paar Sachen drauf und so. Und es gibt auch diverse Ideen irgendwie, wie man das vielleicht noch weiter nutzen könnte, beispielsweise auch zu dem Thema Work in Progress, so diese vielen Versionen, die es von Songs gibt, so die wir auch gerne irgendwie mal zugänglich machen würden. Das würde ich zum Beispiel auch gerne irgendwie mal, also das ist halt immer so eine Sache, wie man sich am besten präsentiert, auch in einer Art und Weise, dass das rüberkommt, was man eigentlich ist. Ich glaube, dass heute geht es vor allem auch darum, so dass man so eine Art von Identität schaffen kann, so, oder dem Ganzen so einen Anstrich geben kann, was die Idee irgendwie ausmacht. So. Und da muss ich sagen, sind wir noch lange nicht so weit, dass wir irgendwie da überhaupt eine Vorstellung davon hätten. Also man kann natürlich immer Fotos machen, man kann Webseiten bauen und alles mögliche, aber das Netz funktioniert ja auf eine Art irgendwie, also es verbreiten sich immer wieder Sachen so relativ schnell und weit und ich staune immer darüber, wie das funktioniert, wie Menschen miteinander verbunden sind, aber ich bin eher so der Zuschauer, muss ich zugeben, und staune eigentlich immer wieder, als dass ich wüsste irgendwie, wie man sowas anpackt. Ich habe nämlich gar keine Ahnung so vom Netz und so weiter, also Ich habe jetzt einfach gemerkt, irgendwie, was vielleicht ganz interessant ist. Ich stand früher irgendwie als kleiner Junge mal von irgendwelchen Bands, habe mir Konzerte angeguckt und wollte da natürlich auch immer hin und dachte, wie machen die? Also das war für mich immer alles perfekt, egal wie die gespielt haben und so. Absoluter Wahnsinn. Und die Arbeit, die diese Band investiert hat, irgendwie, die hat man ja nie mitgekriegt. Man ist zum Konzert gefahren, irgendwie, ich komme auch so aus der Provinz mit dem Auto hin und dann Riesenshow und alles klingt toll. Und man war völlig erschlagen und dachte eigentlich, ich möchte das auch, aber wenn ich zu Hause saß dann mit meiner Gitarre, ich bin oft nach Konzerten nach Hause gefahren und wollte die Gitarre nicht mehr in die Hand nehmen. So, und das Internet bietet für mich ja natürlich die Möglichkeit, wenn wir so Momentaufnahmen schaffen, und das geht halt ganz schnell, wir stellen einen kleinen Fotoapparat oder eine kleine Kamera in den Proberaum und hauen das dann ins Netz und Leute können sehen irgendwie, ach, die arbeiten an was und so, und das sind gar nicht... Was die da auf der Bühne abmachen, das ist irgendwie ein Prozess und guck mal, da ist die Gitarre verstimmt und so, aber das ist trotzdem mit drin. Also sie kriegen nicht dieses Produkt letztendlich geliefert, da sind perfekte Genies am Werk, sondern sie kriegen mit irgendwie, da wird gearbeitet, da klingt mal was schief und das finde ich, das macht das irgendwie nachvollziehbar. Vielleicht auch für Leute, die mal Musik machen wollen, irgendwie so wie ich irgendwie mit 12 oder 13. Und für mich war das einfach so ein Berg und ich dachte, das sind einfach Genies und die sind einfach geboren und können spielen und können als Band spielen. Aber das wollen wir eben nicht vermitteln. Wir wollen also zeigen, okay, diese Entstehung, dass die Leute so ein bisschen an der Entstehung teilhaben können und dass es halt nachvollziehbar wird. Und das finde ich auch gut. Deswegen gefällt mir das mittlerweile so gut, dass wir die Platte selber aufgenommen haben. Weil einfach, glaube ich, dieser Weg für Leute, die Musik machen wollen, ist einfach total schwierig. Einfach zu zeigen, das geht irgendwie. Und also zu dem Thema, wie wir das Netz nutzen, also intern haben wir natürlich auch so unsere Strukturen, dass wir uns Files über Dropbox senden und so weiter. Also ich muss immer staunen, seitdem das Ding veröffentlicht ist, haben wir schon 2-3 Mal irgendwie bei Google mal Ludwig Koltrast eingegeben und ich habe mich doch fast erschrocken, auf wie vielen Seiten das mittlerweile irgendwie geshared und verlinkt ist, so bis hin zu russischen, italienischen, spanischen Websites, wo wir dann irgendwie auch gar kein Wort mehr verstehen. Wo der Google-Übersetzer dann auch irgendwann streikt, also ist auch schwer danach zu vollziehen irgendwie. Das ist irgendwie ganz schön so, dass sich das von alleine irgendwie so verbreitet, aber So richtig einen Zugang dazu habe ich noch nicht gefunden. Also wir kriegen keine Leserbriefe und keine Fanpost. So. Die Leute fallen uns dann eher auf der Straße. Wobei es natürlich ganz klar Leute gibt, die, wo wir merken, die verfolgen das total intensiv. Und die melden sich, aber das ist ein bestimmter Kreis von Leuten und das stimmt schon. Zu denen hat man auch irgendwie schon ein Verhältnis, weil die einfach auch jedes neue Stück kommentieren und sich damit auseinandersetzen. Und das ist ganz witzig, weil das ist wirklich über die 3 Jahre gewachsen und das sind nicht so viele Leute, wie man vielleicht denkt, aber das sind irgendwie Leute, die ganz intensiv irgendwie und die uns auch so ein bisschen unter Zuchtzwang stellen, da irgendwie ständig neu abzuliefern, weil dann denken wir, okay, die sind so dran, die wollen irgendwie weiter, die wollen was haben irgendwie und die wollen wissen, was wir da machen. Das war irgendwann mal dieses Mädchen aus New York, wo ich das erste Mal auf MySpace was hochgeladen habe, die mir dann schrieb, so wann es denn endlich neues Material gibt. Sie hätte sich das irgendwie auf CD gebrannt, damals von MySpace irgendwie kopiert, wo ich gar keine Ahnung habe, wie sie das gemacht hat. Und das hätte sie jetzt in ihrem Auto so lange und so oft gehört und würde dann gerne was Neues hören. Da mehr hast du dann eine gewisse Vorstellung davon, was da eigentlich passiert und in was für einem Rahmen du dich dann auf einmal bewegst. Weil du denkst dir natürlich nicht so viel dabei, MySpace, das sind dann 2 Klicks und dann hast du dann das MP3 hochgeladen und auf einmal, und jetzt das Gleiche halt im vielfachen Modus nach der Veröffentlichung. Mhm. Also das ist schon verrückt, wenn du dann irgendwie auf so irgendwelchen Download-Seiten bist, wo dann links und rechts irgendwie Werbeanzeigen mit nackten Frauen drauf sind und dann irgendwie das Cover deiner Platte irgendwie mit einem Download-Link zu sehen ist, da wunderst du dich dann schon. Ja, aber das ist auch so eine Sache, die hätte ich zum Beispiel gar nicht erwartet, weil das Ding ist ja noch nicht lange raus irgendwie und dass das so schnell einfach geht im Netz, dass das so schnell landet, dass irgendwie in Russland und in Japan und Leute aus den USA hören sich das an und dann, das ist für mich schon verrückt und Das finde ich aber auch eine wahnsinnige Möglichkeit irgendwie für so eine Band, die ihr Debüt rausbringt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir das frei zur Verfügung gestellt haben, weil das ist unsere erste Aufnahme, das ist das Erste, womit wir rausgehen. Und wir wollen einfach, dass das so viele Leute hören. Und wir wissen einfach, dass selbst ein Betrag von 3 Euro natürlich nicht den Gegenwert unserer Arbeit widerspiegelt, aber dass das einfach eine Hürde ist, irgendwie die Musik zu bekannt zu machen und für uns irgendwie jetzt weiterzuarbeiten. Und wie gesagt, das hat auch viel Kraft gekostet, weil wir haben ja auch noch Brotjobs und Familie zum Teil. Und also auch wenn die ganze Aufnahmeumgebung von Rechnern und Soundkarten vielleicht irgendwie jetzt nach gar nicht so viel Geld klingt, so, wenn du dir die das Equipment anschaust, dann da geht es natürlich dann richtig in die Tausender. So. Und wir haben uns nie Gedanken darüber gemacht. So. Wir lieben diese Instrumente und da kommt es einfach auch gar nicht mehr auf 100 Euro an. Das spielt einfach überhaupt keine Rolle. Also wir sind auch nicht die Leute, die da irgendwie groß auf Reisen gehen oder irgendwie, wir haben auch gar keine Ambitionen in irgendwelchen Bereichen. Keine geilen Klamotten. Genau. Aber es geht halt jeder verdammte Euro geht. Ich habe mal irgendwie jetzt gerade für die Steuer, habe ich halt irgendwie, ist mir das mal bewusst geworden auf einmal, so was ich allein in 2011 ausgegeben habe. Das ist unglaublich. Ja, für dich ist das unglaublich. Für andere Leute wäre es wahrscheinlich Peanuts. So. Dann sage ich schon mal vielen Dank, Peter und Petja von Ludwig. Und ich würde sagen, Ludwig, genau, wo kann man euch finden noch? Ludwig-music.com ist unsere Heimseite. Ansonsten Facebook, Twitter. Alles klar, vielen Dank. Danke dir. Danke.